1. Die sin die recht satzungen, die du dem Volk Israel verkunden sollst. 2. When jemand einen hebräischen Sklaven erwerbt, soll dieser sechs Jahr lang dienen, im siebten Jahr jedoch ist one bezahling freizulassen. 3. Ist of all ein in den Dienst getreten, so soll auch all ein entlassen werden, hat jedoch ein Frau, so soll dies ebenfalls mit im Freikommen. 4. Hat sein Herr ihm ein Frau gegeben, die ihm keine geboren hat, so gehoren die Frau und ihr keine dem Herrn, waren der Sklave all ein freigelassen word. 5. Sollte der Sklave jedoch erklären, die ch lieb meinen Herrn, mein Frau und mein keine und mochte nicht freigelassen werden. 6. Dann soll sein Herr in vor Gott bringen und innen die tur oder den Terpfossen stellen, im dort das or mit einem Freem zu durchbohren. Danach werde für immer sein Sklave bleiben. 7. Verkauft jemen sein Tochter als Sklavin, so darf es ihn nicht auf die Gleichweise freigelassen werden wie männlich Sklaven. 8. Wenn es ihrem Herrn der für sich selbst vorgesehen hat, missfällt, muss die Möglichkeit zum Loskauf geben. Darf es jedoch nicht ein Fremde verkaufen, die sein Versprechen gegenüber gebrochen hat. 9. Bestimmte SIE jedoch für seinen Sohn, so soll SIE wie ein eigen Tochter behandeln. 10. Nimmt sich ein weitere Frau, darf der Erz 10 Wedden errung, Kledung noch heilisch rechte verenthalten, die zu stehen. 11. Erfüllt dies drei Pflichten gegenüber nicht, so soll SIE 1 jeglich bezahlen freigelassen werden. 12. Wer einen Menschen so schlagt, das dieser stirbt, soll mit dem Tod bestraft werden. 13. Geschieht dies jedoch nicht vorsatzlich, sondern weil Gott es so gefügt hat, wird ichdir einen Ort bestimmen und den der Täter fliehen kann. 14. Begeht jedoch jemand ein vorsatzlich Freveltat, in dem einen anderen hinterhaltig totet, so sollst du in sogar von meinem Alter wegholen, damit hingerichtet word. 15. Wer seinen Vater oder sein Mutter schlagt, soll mit dem Tod bestraft werden. 16. Wer einen Menschen entfört, seis, in zu verkaufen oder weil noch in seinem Besitz gefunden wird, soll mit dem Tod bestraft werden. 17. Wer seinen Vater oder sein Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. 18. Wenn man in Streit geraten und einer den anderen mit einem Stein oder einer Hack schlagt, so dass der geschlagen zwar nicht stirbt, aber bettlagerig word, 19. Und der verletzt sich erholt und wieder mit einem Stock gehen kann, dann soll der Täter straffrei bleiben. Muss jedoch den Verdien Storsfall des Verletzten waren dessen Jeansung ersetzen und für dessen Wohlstandige Heilung aufkommen. 20. Schlag jemen seinen Sklaven oder sein Sklaven mit einem Stock, so dass der Sklave sofort stirbt, so soll der Täter bestraft werden. 21. Blät der Sklave jedoch noch ein oder zwei Tage im Leben, so soll der Herr nicht bestraft werden, da der Sklave sein Eigentum ist, das gekauft hat. 22. Wenn man sich streiten und debi ein Schwanger Frau stossen, so dass es ein Fehlgeburt erleidet, aber kein weiterer Schaden entstet, so muss der Täter ein Geld straf zahlen. Die Hoh der Straf wird vom Ehemann der Frau festgelegt und der Schiedsrichter bestätigt. 23. Entstet jedoch weiterer Schaden, so gilt das Prinzip 11 für 11. 24. Orgem Orge, Zahn im Zahn, Hand im Hand, Fuss im Fuss, 25. Brandwund im Brandwund, Stitchwund im Stitchwund, Hibwund im Hibwund. 26. Schlag jemen seinem Sklaven oder seine Sklaven ein Orgus, so das ist unbrauchbar word, so muss den Sklaven als Entschädigung für das Verlerin Orge freilassen. 27. Schlagt seinem Sklaven oder seine Sklaven einen Zahn Aus, so muss in ebenfalls als Entschädigung für den Zahn freilassen. 28. Wenn ein Rind einen Mann oder ein Frau totet, soll das Tier gesteinigt und sein Fleisch nicht gegessen werden. Der Besitzer des Rinds bleibt in diesem Fall straffrei. 29. Wo das Rind jedoch bereits als Stossig bekannt, und der Besitzer wird darauf hingewiesen, hat es aber dennoch nicht sorgfältig gehütet, so soll das Rind gesteinigt werden, wenn es einen Menschen totet, und sein Besitzer soll ebenfalls mit dem Tod bestraft werden. 30. Word im Jedoch ein Lösegeld auferlegt, so muss er für sein Leben den festgesetzten Betrag zahlen. 31. Totet das Rind einen Neben oder ein Mädchen, so soll nach denselben Rechtsgrundsätzen befahren werden. 32. Totet das Rind einen Sklaven oder ein Sklavin, so sind dem Eigentümer 30 Shekel Silber zu zahlen, und das Rind soll gesteinigt werden. 33. Wenn jemand ein Zistern verlässt oder ein Zistern grabt, one sie abzudecken, und ein Rind oder ein Esel hineinfällt. 34. Dann muss der Besitzer der Zistern den Eigentümer des Tiers finanziell entschädigen, das tot Tier gehort jedoch dem Besitzer der Zistern. 35. Totet das Rind eins Manes das Rind eins anderen, so sollen sie das Lebend Rind verkaufen und den Erlös gerecht unter sich aufteilen, auch das tot Tier sollen sie teilen. 36. War jedoch bekannt, dass das Rind bereits stossig war, und sein Besitzer hat es nicht sorgfältig gehütet, so muss er dem Geschädigten ein Lebend Rind als Ersatz geben, warin das tot Tier im selbst gehort. 37. Stiehlt jemand ein Rind oder ein Schaf und schlachtet oder verkauft es, so muss er als Wiedergutmachung von Rinder für ein Rind und via Schaf für ein Schaf erstatten.